denn er macht das Unmögliche möglich. Was Savage Rap finden sie ungeheuer. Aber wenn sie mich draußen sehen, fragen sie nach Feuer. Mann, dieses Leben ist so teuer. Mann, dieses Leben ist so teuer. Sie sagen, Apache ist ein echtes No-Go. Bitches schicken mir von ihren Nation Fotos. Ich weiß rein und sie werden zu einem Apple-Logo. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, wir werden niemals down. No, no, no, no, ich glaube kaum. No, no, ich bin im Traum. No, no, siehst du die Crown? No, no, siehst du die Frauen? No, no. No, no, no, no, wir werden niemals down. No, no, ich glaube kaum. No, no, no, no, ich bin im Traum. No, no, siehst du die Crown? No, no, siehst du die Frauen? No, no. Und heute fragen sie mich, wie es mir geht, ja. Doch es ist doch jetzt viel zu spät, ja. Bruder, ich weiß, es war ein Fehler. Danke, ciao, bis später. Und heute fragen sie, wie es steht, ja. Guck auf Insta, es steht da, es steht da, es steht da. Apache 207, guck auf Insta, es steht da. Hole Abi ab von der Uni in nem Aston Martin. Ja, das tu ich, denn ich mag ihn. Du willst wissen, wie's mir geht, Dicker, frag ihn. Machtposition wie Josef Stalin. Der Blick der Kassiererin, wenn ich am Drive-In vorbeifahr. Unbezahlbar. Der Blick der Lehrerin, wenn sie mich sieht und nicht mehr fickt. Nicht mehr ficken kann, denn ich bin unantastbar. No, no, no, no, wir werden niemals down. No, no, ich glaube kaum. No, no, no, no, ich bin im Traum. No, no, siehst du die Crown? No, no, siehst du die Frauen? No, no. No, no, no, no, wir werden niemals down. No, no, ich glaube kaum. No, no, no, no, ich bin im Traum. No, no, siehst du die Crown? No, no, siehst du die Frauen? No, no. Ihnen ist nicht recht, wie ich mein Brot mache. Sie werden gepusht von hinten, wollen mich mundtot machen. Hätten sie dir lieber mal Kohlgatte empfohlen, Bratte. Denn dein Mund riecht ja mal voll kacke. Und du bringst jetzt Lila nach Haus, ach so ein Ding. Meine Mutter wird viel lieber ihren Sohn sehen. Meine Mutter wird viel lieber ihren Sohn sehen. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, wir werden niemals down. No, no, ich glaube kaum. No, no, no, no, ich bin im Traum. No, no, siehst du die Crown? No, no, siehst du die Frauen? No, no.